as I gaze in her water, she eases me down, touching me gently with the waters that flow past my boat on the river, so I don't cry out anymore. Oh, the river is wise, the river, it touches my life like the waves on the sand, and all roads lead to Tranquility Base, where the frown on my face disappears. Take me down to my boat on the river, and I won't cry out down to my boat on the river. I need to go down. Won't you let me go down? Take me back to my boat on the river, and I won't cry out anymore. And I won't cry out. You by. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes and you will find passage out of the dark. Thank you. Dying is nothing more than turning aside in the book of life. In the eyes of the other, it is the death. For them who die, it is the life. The eyes of the other, it is the death. For them who die, it is the life. it is their life. The life will never end. There's no chance for us. change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. I need your loving like the sunshine. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Change your heart. Something is wrong, but everyone's gone. You have been left behind. Everyone left, the demon inside. Do you still hear their laughter? So hard to describe. Never forget the faces that haunt you, awake or asleep. I know you can't tell, unable to sleep, unable to fight, unwilling to wake, to open your eyes. Face your oppressor. Still you go on, convinced it will end. Can you remember? yourself, sure of your thoughts, unable to know if what you think is right or wrong. Still you go on, convinced it will end, like someone pushes blade through your mind. There on the edge, no one will find you, still hearing them laugh, is there no light at the end for you? Why is everything wrong? Here I am. Here I am with these words, trying to say something I can't, something I can't tell you. Nothing is wrong. The demons, they have left you. You were not left behind. You were not left behind. So open your eyes. So open your eyes. Unable to sleep, unable to fight, unwilling to wake. Please open your eyes, for here I stand, unable to tell you. I am trying to say nothing is wrong. Open your eyes, nothing is wrong. But you were not left behind. Her crown, there a time for laying tables and the night is set to free? Glow as the candles wane with the light. upon us. And our beauty surely gone. No, you will not be forgotten. And you will not be alone. No, you will not be alone. And when the day has over, echo starts to fade. No, you will not be alone then. And you will not be afraid. No, you will not. Taking me so long to do this. I'm falling asleep and I can't see straight. My muscles feel like a melee. My body is curled in a U shape. I put on my best, but I'm still afraid. Propped up by lies and promises, saving my place as life forgets. Maybe it's time I saw the world. I'm only here for a while, but patience is not my style, and I'm so tired that I gotta go. What am I supposed to add now? What am I supposed to do? Did you really think I wouldn't see this through? Tell me I should stick around for you. Tell me I could have it all. I'm still too tired to care, and I gotta go. I'm told what to do and I don't know why. I'm over existing in limbo. I'm over the myths and placebos. I don't really mind if I just fade away. I'm ready to live with my family. I'm ready to die in obscurity. 'Cause I'm so tired that I gotta go. We'll be right back. Sagen, wie es geschah. Keiner unserer Leute war noch da. Du lagst ganz gut, das hat man mir gesagt. Warum hab ich dich nie selbst danach gefragt? Du hättest ein großer werden können. Irgendwie wollte ich dir das nicht gönnen. Und ich wollte noch Abschied nehmen. Das werde ich mir nie vergeben. Mann, wie konntest du von uns gehen? Und soll ich dich nie mehr sehen? Verzeih mir all die Dinge, die ich sagte, nur weil mich wieder irgendetwas plagte. Verzeih mir und den Jungs, dass wir nicht da waren. nicht mit all dem klar kam. Und ich wollte noch Abschied nehmen. Das werde ich mir nie vergeben. Mann, wie konntest du von uns gehen? Jetzt soll ich dich nie mehr sehen. Und ich wollte noch Abschied nehmen. Das werde ich mir nie vergeben. Mann, wie konntest du von uns gehen? Werde ich dich nie mehr sehen. Was machen wir jetzt ohne unseren Held? Wir vermissen dich und ich scheiß aufs große Geld. Du bist weg, was nützt der ganze Mist? Oh, mein kleiner Bruder weg. Wer immer vermisst. Und ich wollte noch Abschied nehmen. Das werde ich mir nie vergeben. Mann, wie konntest du von uns gehen? Jetzt soll ich dich nie mehr. Ich wollte noch Abschied nehmen. Das werde ich mir nie vergeben. Mann, wie konntest du von uns gehen? Jetzt soll ich dich nie mehr sehen. Nie mehr sehen. Abschied nehmen. Oh. The little girl, she said to me, what are these things that I can see? Each night when I come home from school, when Mama calls me in for tea. Oh, every night a baby dies, and every night a mama cries. What makes those men do what they do to make that person black and blue? Grandpa says they're happy now. They sit with God in paradise with angels' wings, and still somehow it makes me feel like ice. Tell me there's a heaven. Tell me that it's true. Tell me there's a reason why I'm seeing what I do. Tell me there's a heaven where all those people go. Tell me they're all happy now. Papa, tell me that it's so. Tell her that it's true, that there's a place for me and you, where hungry children smile and say, we wouldn't have no other way. That every painful crack of bones is a step along the way. Every wrong done is a game plan to that great and joyful day. And I'm looking at the Father and the Son. And I'm looking at the Mother and the daughter. And I'm watching them in tears of pain, and I'm watching them suffer. Don't tell that little girl, tell me. Tell me there's a seeing what I do. Tell me that. 24 oceans, 24 skies, 24 failures, and 24 tries. 24 finds me in 24th place, with 24 dropouts at the end of the day. Life is not what I thought it was 24 hours ago. Still I'm singing, Spirit, take me up in arms with you. And I'm not who I thought I was 24 hours. Till I'm singing, Spirit, take me up in arms with you. It's 24 reasons to admit that I'm wrong. With all my excuses, still 24 strong. I see how the angel for more than a name, for more than a feeling, for more than a cause. I'm singing, Spirit, take me up in arms with you. Four hearts,

as I draw up my breath. And silver fills my eyes. I kiss her still, for she will never rise. Don't have to cry, it'll be alright. baby, I'll make it all right. Don't let the world get you down. Reach for the love that's all around. It'll be all right, baby, we'll make it all right. I'll pick you up when you're feeling down. I'll put your feet back on solid ground. I'll pick you up and I'll make you strong. I'll make you feel like you still belong. 'Cause it's alright, yeah, it's alright. Today I held you in my arms and said, you will never need to fear the dark. But unforeseen misery has come between your mommy and me, and we can love you more now we're apart. Daddy got to go away, 'cause there's just no other way to live this through. Someday you learn to understand This wasn't what I planned for me and you. Sorry, love, daddy. Every day is filled with pain, but never feel that you're to blame. Sometimes life breaks in mysterious ways. I can't make it up to you. Believe me, I am trying to. No matter what, you'll always be my baby's daddy. To go away, 'cause there's just no other way to live this through. Someday you'll learn to understand. This wasn't what I planned for me and you. Sorry, love, daddy. To go away, 'cause there's just no other way to live this through. And someday you'll learn to understand. This wasn't what I planned for me and you. Sorry. Thank you. Immer wenn ich dich besuch, fühl ich mich grenzenlos. Alles andere ist von hier aus so weit weg. Ich mag die Ruhe hier zwischen all den Bäumen, als ob es den Frieden auf Erden wirklich gibt. Es ist ein schöner Weg, der unauffällig zu dir führt. Ja, ich hab ihn gern, weil er so hell und freundlich wirkt. Ich habe Blumen mit, weiß nicht, ob du sie magst. Damals hättest du dich wahrscheinlich sehr gefreut. Wenn sie dir nicht gefallen, stör dich nicht weiter dran. Sie werden ganz bestimmt bald wieder weggeräumt. Wie es mir geht, die Frage stellst du jedes Mal. Ich bin okay, will nicht, dass du dir Sorgen machst. Und so red ich mit dir wie immer, so als ob es wie früher wär, so als hätten wir jede Menge Zeit. Ich spür dich ganz nah hier bei mir, kann deine Stimme im Wind hören. Und wenn es regnet, weiß ich, dass du manchmal weinst, bis die Sonne scheint, bis sie wieder scheint. Ich soll dich grüßen von den anderen. Sie denken alle noch ganz oft an dich und dein Garten. Es geht ihm wirklich gut, obwohl man merkt, dass du ihm doch sehr fehlst. Und es kommt immer noch Post, ganz fett adressiert an dich, obwohl doch jeder weiß, dass du weggezogen bist. Und so red ich mit dir wie immer, und ich verspreche dir, wir haben irgendwann wieder jede Menge Zeit. Dann werden wir uns wiedersehen. Du kannst dich ja kümmern, wenn du willst, dass die Sonne an diesem Tag auch auf mein Grab scheint. Dass die Sonne scheint, dass sie wieder scheint. Stolz erzählt, Dankbarkeit in Ewigkeit, ein Buch spricht von vergangener Zeit. Ich singe dieses Lied für dich. Bist du immer noch stolz auf mich? Ich wüsste gerne, wo du bist. Jeder sieht dich in meinem Gesicht. Jeder Stein zeitlos erbaut, jeder Baum von dir so hoch anzuschauen. Mein Weg gepflastert für mich, verschenkt es Zukunft, Hoffnung, königlich. Ich singe dieses Lied für dich. Bist du immer noch stolz auf mich? Ich wüsste gerne, wo du bist. Dein Sohn sieht dich in meinem Gesicht. Erzählt deinen Traum zeitlos erbaut, dein Erbe nun zu dir schaut. Bist du stolz auf mich? Just let yourself sink into the groove.

mir nicht sicher. Ich hoffe es. Kannst du das Licht berühren? Strecke deine Hand und du fühlst es. Du bist nun da, wo du glücklicher bist. Pass auf dich auf, mein Freund. Das Meer verlassen über dem Ursprung des Seins. Tauch in das Meer, lass dich treiben, es ist Jahre her. Das Meer verlassen über dem Ursprung des Seins. Tauch in das Meer, lass dich schweben, es ist Jahre her. Tiefe, Ruhe und Wehmut.

Vielen Dank für eure Anteilnahme heute, für eure guten Wünsche und dass ihr heute bei mir wart. Auch vielen Dank im Namen meiner Familie. Das werde ich euch nie vergessen. Ihr seid die treuesten und besten Zuhörer, die es gibt. Danke. the dark.